So, how to navigate well through difficult times? Wie navigiert man also gut durch schwierige Zeiten? Guard your heart from the lie that God is anything else but good. Schütze dein Herz vor der Lüge, dass Gott alles andere als gut ist. Secondly, keep focusing on him and his goodness and not on your circumstances. Zweitens, konzentriere dich weiterhin auf ihn und seine Güte und nicht auf deine Umstände. Praising Jesus. Lobe und preise Jesus weiter. Drittens, keep looking, contemplating, meditating on his nature. Schau weiterhin auf ihn, betrachte sein Wesen. On his character and on his promises. Und meditiere über seinen Charakter und seine Verheißungen. Fourthly, viertens, reject every lie of religion and the devil. Lehne jede Lüge der Religion und des Teufels ab. It's like this. Ungefähr so. Oh, God wants you to go through this so that he can teach you something. Oh, Gott will, dass du das durchmachst, damit er dich etwas lehren kann. God has made you sick because you've been a bad girl or bad boy. Gott hat dich krank gemacht, weil du ein böses Mädchen oder ein böser Junge warst. All of these are religious lies. Reject them. All das sind religiöse Lügen. Weise sie von dir. Fifthly now. Fünftens. Consciously, intentionally. Intentional, bewusst und absichtlich. Remember or recall in your memory. Erinnere dich ständig daran. Experiences, stories of his goodness. An Erfahrungen und Erlebnisse seiner Güte. You know, when I go through difficult times, I love to just keep reminding myself of the good things God has done. Weißt du, wenn ich schwierige Zeiten durchmache, liebe ich es, mich einfach immer wieder an die guten Dinge zu erinnern, die Gott getan hat. Prophetic diary and read the stories of wow, God, you're so good. Ich liebe es, mein prophetisches Tagebuch durchzublättern und die Geschichten zu lesen. Wow, God is so good. And lastly, und schließlich, if you need to take personally responsibility. Wenn es nötig ist, übernehme persönlich Verantwortung. Let me explain this to you. Ich erkläre dir das. Many times, not always. Oft, aber nicht immer. But many times we go through tribulation because we have just been stupid. Oft machen wir Schwierigkeiten durch, weil wir einfach dumm gewesen sind. It's just that simple. So einfach ist das. We've been stupid and made stupid choices. Wir waren dumm und haben dumme Entscheidungen getroffen. And when we are stupid and make stupid choices, isn't it so easy to say, God did this, God allowed this, God permitted this, God is in control. Und wenn wir dumm sind und dumme Entscheidungen treffen, ist es so einfach zu sagen, Gott hat das getan, Gott hat das zugelassen, Gott hat alles unter Kontrolle. Don't do this. Mach das nicht. Take your responsibility and say, look, I've done really stupid stuff, but God is still good. Übernimm Verantwortung und sage, ich habe wirklich dumme Sachen gemacht, aber Gott ist trotzdem gut. I'm not going to blame God for my shamble shit. Ich werde Gott nicht für mein Chaos, für meine Scheiße verantwortlich machen. I try to find a nicer word, but I can't. Ich versuche, ein schöneres Wort zu finden, aber mir fällt keines ein. Sometimes our life are just consequent of really stupid choices we've made. Aber weißt du, manchmal ist unser Leben einfach nur die Folge wirklich dummer Entscheidungen, die wir getroffen haben. And if we don't take personal responsibility, we either blame God or we blame the devil. Und wenn wir keine persönliche Verantwortung übernehmen, geben wir entweder Gott oder dem Teufel die Schuld. So don't do that. Also mach das nicht. Say. Sag. Jeder. Yes, learn to say that. Ja, lern das zu sagen. It's become my favorite word at our EPS. Jeder! Es ist mein Lieblingswort in unserer EPS geworden. Jeder heißt so viel wie oops. I made a mess here. It is my fault. Okay, I'm gonna fix it. Ich habe hier ein Chaos angerichtet. Es ist meine Schuld. Ich werde es in Ordnung bringen. The next point I wanna make. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, is religion has celebrated the question over the answers. Dass die Religion die Frage über die Antwort gestellt hat. Isn't that so true though? Ist das nicht wahr? You know, religion is full of a million questions and ignored Jesus, the perfect answer of every question. Religion ist voller Millionen von Fragen und ignoriert Jesus, die perfekte Antwort auf jede Frage. And then we are proud that we have so many questions. Und dann sind wir stolz darauf, dass wir so viele Fragen haben. Erlaube mir, dich herauszufordern. The majority, almost all of theology, die Mehrheit, fast die gesamte Theologie, in the church, and I'm gonna just say church is a general term, in der Gemeinde oder Kirche, und ich sage bewusst Gemeinde oder Kirche als allgemeinen Begriff, theology on healing, der größte Teil unserer Theologie über Heilung, comes from unanswered questions and miracles that didn't happen. Stammt aus unbeantworteten Fragen und Wundern, die nicht geschehen sind. They don't come from Jesus. Sie kommen nicht von Jesus. If you take Jesus as the one who shows perfectly how God is, wenn man Jesus als denjenigen betrachtet, der perfekt zeigt, wie Gott ist. You take the name of God, Yahweh Rapha, und wenn man den Namen Gottes Yahweh Rapha nimmt, it is completely impossible, ist es völlig unmöglich, to any other conclusion, zu irgendeinem anderen Schluss zu kommen, except that God always wants everybody to be healed, als dass Gott immer möchte, dass alle Menschen geheilt werden. You can't come to another conclusion. Man kann zu keinem anderen Schluss kommen. Well, how do we build our theology on healing? Aber wie bauen wir unsere Theologie über Heilung auf? You know, Brother Marek, weißt du, Bruder Marek? Paul left Tychicus sick. Paulus hat Tychicus krank zurückgelassen. And Paul was a man of God. Und Paulus war ein Mann Gottes. See, God doesn't want everybody to be healed. Siehst du, Gott möchte nicht, dass alle Menschen geheilt werden. Isn't that true? Ist das nicht wahr? We take a question and we base the theology on the question instead of on the answer. Wir nehmen eine Frage und gründen unsere Theologie auf die Frage statt auf die Antwort. And that's why we have such a terrible image of God. Deshalb haben wir ein so schreckliches Bild von Gott. That's why we have a twisted picture of God. Deshalb haben wir ein verdrehtes Bild von Gott. Do you know how many people have tried to convince me over the decades? Weißt du, wie viele Menschen mich über Jahrzehnte hinweg davon überzeugen wollten? That God doesn't always want to heal everybody because Paul's thorn in the flesh. Dass Gott nicht immer alle heilen will, weil Paulus einen Dorn oder Stachel im Fleisch hatte. Isn't that ridiculous? Ist das nicht lächerlich? First of all, I can prove to you that Paul's thorn in the flesh was not a sickness. That's very easy to prove. Zunächst einmal möchte ich dir beweisen, dass der Dorn oder Stachel im Fleisch des Paulus keine Krankheit war. Das ist sehr leicht zu beweisen. I don't do that anymore. Aber das mache ich nicht mehr. Do you know what I do today? Weißt du, was ich heute mache? I said to them. Ich sage zu den Leuten. The only person that is ever mentioned anywhere in the Bible who had a thorn in the flesh. Der einzige Mensch, der jemals irgendwo in der Bibel erwähnt wird, der einen Stachel im Fleisch hatte, the Apostle Paul. Ist der Apostel Paulus. The Bible says the reason why he had it. Die Bibel sagt, die Ursache dafür lag darin. Was because his revelations were so big. Dass seine Offenbarungen so groß waren. That it was dangerous for him. That he could have become proud. Dass dies für ihn eine Gefahr darstellte, dass er hätte stolz werden können. So if your level of revelation is not at least as high as Paul's was, you can never have a thorn in the flesh. So what are you worried about? Wenn also eure Offenbarungen nicht mindestens so tief sind wie die von Paulus, könnt ihr niemals einen Stachel im Fleisch haben. Worüber macht ihr euch also Sorgen? It's funny, huh? Das ist lustig, nicht wahr? We dare not put ourselves on the level of Paul when it comes to revelation, but when it comes to the thorn of the flesh, we think we are at the same level. Wir wagen es nicht, uns hinsichtlich der Offenbarung auf die Stufe des Paulus zu stellen, aber wenn es um den Stachel im Fleisch geht, glauben wir, dass wir auf derselben Stufe stehen. Wake up, people, you're not Paul. Wacht auf, Leute, ihr seid nicht Paulus. And you never will be. Das werdet ihr niemals sein. But it just shows that how much we have twisted the image of God. Aber es zeigt nur, wie sehr wir das Bild von Gott verdreht haben. Throughout the whole church, it's almost like we've made an effort to make God worse than he is. Quer durch alle Gemeinden ist es fast so, als würden wir uns bemühen, Gott schlecht darzustellen. It is almost like something is driving people to find some verse in the Bible that shows that God isn't really good. Es ist fast so, als würde etwas die Menschen dazu treiben, einen Vers in der Bibel zu finden, der zeigt, dass Gott nicht wirklich gut sei. Do you know? Weißt du? I was in Israel. Ich war in Israel. And I was teaching at several places traveling through the country. Und habe beim Reisen durch das Land an verschiedenen Orten gelehrt. And I also was at the pool of Bethesda. Ich war auch am Teich von Bethesda. Have you ever thought about that story in John chapter 5? Hast du jemals über die Geschichte in Johannes Kapitel 5 nachgedacht? Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar? The Bible celebrates an incredible miracle at the pool of Bethesda. Die Bibel feiert ein großartiges Wunder am Teich von Bethesda. And what have Christians all over the world done? Und was machen die Christen auf der ganzen Welt? Why did Jesus only heal that one, not all the others? Warum hat Jesus nur diesen einen geheilt und nicht alle anderen? If God wants to heal everybody Why did he ignore the others? Wenn Gott alle heilen will, warum hat er dann die anderen ignoriert? How do you know he ignored the others? Woher weißt du, dass er die anderen ignoriert hat? He doesn't even know that. Das weiß man doch gar nicht. There's nothing in the Bible says Jesus healed that guy and he refused to heal all the others. There's nothing in the Bible. In der Bibel steht nichts davon, dass Jesus diesen Mann geheilt hat und sich geweigert hat, alle anderen zu heilen. Das steht nirgendwo in der Bibel. It's a beautiful miracle and we still twist it to make God worse than he is. Die Bibel erzählt die Geschichte eines wunderschönen Wunders und wir verdrehen sie immer noch, um Gott schlecht darzustellen. Have to resist this religious thinking. Wir müssen dieses religiöse Denken ablehnen. You know, it's so beautiful for me how the Bible takes out this one guy and celebrates this beautiful miracle. Ich finde es so schön, wie die Bibel diesen einen Mann herausgreift und dieses wunderschöne Wunder feiert. Never ever allow any story anywhere. Lass niemals zu, dass irgendeine Geschichte to question the goodness of God. Die Güte Gottes in Frage stellt. Never do that. Lass das niemals zu. Let me explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. If you have read my book about the heart, wenn du mein Buch über das Herz gelesen hast, which is a result of 30 years of studying, das das Ergebnis von 30 Jahren Studium ist, I launched the book in 2023, I think, or 2022. Das Buch habe ich 2023 oder 2022 veröffentlicht. And I've started this journey about the heart in 1992. Diese Reise über das Herz habe ich 1992 begonnen. So 30 years of study and research and praying is gone into the book. Also sind 30 Jahre Studium, Recherche und Beten in dieses Buch eingeflossen. Therefore I can tell you that your life today is a result of your heart belief from yesterday. Deshalb kann ich dir sagen, dass dein heutiges Leben das Ergebnis deines Herzensglaubens von gestern ist. Look how dangerous this is. Schau, wie gefährlich das ist. If you base your idea, your understanding of God's character on your experience, wenn du deine Vorstellung, dein Verständnis von Gottes Charakter auf deine Erfahrungen stützt, you will get such a lot of more evidence that God is not good. Wirst du so viel mehr Beweise dafür finden, dass Gott nicht gut Why? Ist. Warum? Because you experienced something bad. Because of that you chose to believe that God is not good. Weil du etwas Schlimmes erlebt hast, hast du dich entschieden zu glauben, dass Gott nicht Once gut you believe ist. That God is not good, sobald du glaubst, dass Gott nicht gut ist, you will experience exactly what you believe. Wirst du genau das erleben, was du glaubst. You will permanently attract negative circumstances in your life by your own heart belief. Du wirst durch deinen eigenen Herzensglauben dauerhaft negative Umstände in dein Leben ziehen. Now your heart will say, see, I knew that God is not as good. Jetzt wird dein Herz sagen, siehst du, ich wusste, dass Gott nicht gut ist. I knew God doesn't always want to heal. Siehst du, ich wusste, dass Gott nicht immer heilen will. And your heart now is excited that you have proof for what you believe. Und dein Herz ist jetzt begeistert, dass du einen Beweis für deinen Glauben hast. Even though you believe the completely wrong things. Obwohl du völlig falsche Dinge glaubst. So break that cycle. Also durchbrich diesen Kreislauf. And stop to allow your heart to believe that God is not perfectly good. Gestatte deinem Herzen nicht länger zu glauben, dass Gott nicht vollkommen gut ist. Once you change what your heart believes, you will experience different things. Sobald du die Überzeugung deines Herzens änderst, wirst du andere Erfahrungen machen. Schau. I had a heart belief. Ich hatte einen Herzensglauben. That God is not a good God. Dass Gott kein guter Gott ist. God doesn't want his children to prosper. Gott will nicht, dass seine Kinder gedeihen. He doesn't want to bless them. Er will sie nicht segnen. He wants them to be sick. Er will, dass sie krank sind. Live with pain and suffering. Mit Schmerzen und Leiden leben. And barely make it through life. Und kaum ihr Leben meistern können. That's what I believed. Das habe ich geglaubt. I was raised in this kind of belief, backed up with many Bible verses. Ich bin mit diesem Glauben aufgewachsen, mit vielen Bibelversen untermauert. Until one day God in his incredible kindness opened my eyes. Bis Gott mir eines Tages in seiner unendlichen Güte die Augen öffnete. I became so hungry, I mean so desperate. Ich wurde so hungrig, ja, so verzweifelt. To find out how God really is. Herauszufinden, wie Gott wirklich ist. I began to study the Bible from cover to cover. I mean study and study and study. Dass ich begann, die Bibel von vorne bis hinten zu studieren, studieren und studieren und studieren. I remember the day when I said, ich erinnere mich an den Tag, an dem ich sagte, God, I've read the Bible from cover to cover many times. Gott, ich habe die Bibel viele Male von vorne bis hinten gelesen. I've studied the Bible intensely. Ich habe die Bibel intensiv studiert. But I'm going to start all over again. Aber ich werde noch einmal von vorne anfangen. The Bible and read it like I've never touched this book. Ich werde die Bibel nehmen und sie lesen, als hätte ich dieses Buch noch nie in der Hand gehabt. And everything I will read in the Bible, it has to fit into the finished work of Jesus. Und alles, was ich in der Bibel lese, muss in das vollbrachte Werk Jesu passen. If it doesn't fit into what Jesus did, then I just have to leave it. Wenn es nicht zu dem passt, was Jesus getan hat, dann muss ich es einfach loslassen. And that started me in this incredible journey where I discovered this, the depth of the new covenant. Damit begann meine unfassbare Reise, auf der ich die Tiefe des neuen Bundes entdeckte. And I found out how God is a million times better than I ever thought he was. Ich fand heraus, dass Gott millionenfach besser ist, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. I found out so many Bible verses that seem to prove to me that he's not good. I completely misunderstood. Ich fand heraus, dass ich so viele Bibelverse, die mir zu beweisen schienen, dass er nicht gut ist, völlig missverstanden hatte. Once I understood that only in Jesus the Father can be understood. Als ich verstanden hatte, dass nur in Jesus der Vater verstanden werden kann, this alone has answered hundreds of questions in my heart. Hat das allein hunderte von Fragen in meinem Herzen beantwortet. You know, if you understand, wenn du verstehst, or maybe I should better say, if you choose to understand, oder vielleicht sollte ich sagen, wenn du dich entscheidest, verstehen zu wollen, do you know there's something really interesting? Weißt du, was wirklich interessant ist? You will only understand what you choose to understand. Du wirst nur das verstehen, was du verstehen möchtest. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. You will only understand what you choose to understand. Du wirst nur das verstehen, was du dich entscheidest, verstehen zu wollen. There are people who refuse to understand the goodness of God because they insist that God is bad. Es gibt Menschen, die sich weigern, die Güte Gottes zu verstehen, weil sie darauf bestehen, dass Gott schlecht ist. I can give you every proof in the Bible and you will still not understand that God is good. Ich kann dir alle Beweise aus der Bibel liefern und du wirst dennoch nicht verstehen, dass Gott gut ist. That's why Jesus kept saying, let him who has ears, let him hear. Deshalb sagte Jesus immer wieder, wer Ohren hat, der höre. So you have to come with a heart to God that you really want to understand, even you have to agree that everything you believe so far is wrong. Du musst also mit einem Herzen zu Gott kommen, das wirklich verstehen will, selbst wenn du zugeben musst, dass alles, was du bisher geglaubt hast, falsch ist. Nobody who comes to the Bible with a heart that's not open can learn anything. Niemand, der mit einem verschlossenen Herzen an die Bibel herantritt, kann irgendetwas lernen. So I decided that I just want to really get to know God. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich Gott wirklich kennenlernen will. And I can only get to know through Jesus. Das kann ich nur durch Jesus. So ask the question. Stell also diese Frage. How does Jesus think about provision? Wie denkt Jesus über Versorgung? And then read through the gospel. Lese dann die Evangelien durch. And then you show me one instant where anything was ever missing when you hung out with Jesus, and you will find out there wasn't. Dann zeig mir eine einzige Situation, in der etwas gefehlt hat, während man mit Jesus unterwegs war. Du wirst feststellen, dass dies nie der Fall war. Even the tax to pay, he got by fishing. Sogar die zu zahlenden Steuern hat er durch Fischen erhalten. Peter, you haven't paid your taxes yet. Hey Petrus, du hast deine Steuern noch nicht bezahlt. Go fish. Geh fischen. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Danke, sagst du Roman. Danke, sagt zu Roman. Roman, we haven't paid our taxes for this year for the company. Roman, wir haben die Steuern für die Firma dieses Jahr noch nicht bezahlt. We need 25 million crowns. Wir brauchen 25 Millionen Kronen. And Roman says, okay, I'll go fishing. Und Roman sagt, okay, ich gehe fischen. What? You're not going fishing, you're going to work harder. Was? Du gehst nicht fischen, du musst härter arbeiten. Well, when Peter needed to pay his taxes, Jesus sent him fishing. Nun, als Petrus seine Steuern bezahlen musste, schickte Jesus ihn fischen. If you study the Bible, you will find out. Wenn du die Bibel studierst, wirst du herausfinden. That from morning till night, Jesus was the most incredible person, and that's how God is. Dass Jesus von morgens bis abends der erstaunlichste Mensch war, genau so ist Gott. Jesus modeled care, kindness, loving, understanding. Jesus war ein Vorbild an Fürsorge, Freundlichkeit, Liebe und Verständnis. Do you know that Jesus was unbelievably offensive in his day and culture? Wusstest du, dass Jesus in seiner Zeit und Kultur unfassbar provokativ und anstößig war? Because he was so nice. Weil er so nett war? Let me say that again. Ich wiederhole. Jesus was incredibly offensive because he was so nice. Jesus war unfassbar provokativ und anstößig, weil er so nett war. Why were the Pharisees so offended because he was so nice? Warum waren die Pharisäer so empört, weil er so nett war? The think. Denk mal drüber nach. In the Jewish culture. In der jüdischen Kultur. If I would be a Jew 2000 years ago. Wenn ich vor 2000 Jahren Jude gewesen wäre. Married to Debbie. Und mit Debbie verheiratet. I would never be seen in public with Debbie. Hätte ich mich niemals zusammen mit Debbie in der Öffentlichkeit gezeigt. In that culture, you didn't do that. In dieser Kultur tat man so etwas nicht. I was going in the front and Debbie was going behind. Ich wäre vorne gegangen und Debbie hinter mir. It was an embarrassment for a man to be seen with a woman. Es war peinlich für einen Mann, mit einer Frau gesehen zu werden. A Jew in those days, ein Jude in jener Zeit, every day gave thanks to God for three things. Dankte Gott jeden Tag für drei Dinge. God, I thank you that I am not a Gentile. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin. God, I thank you that I'm not a slave. Gott, ich danke dir, dass ich kein Sklave bin. And God, I thank you that I'm not a woman. Und Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin. That's true. That's honestly true. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. That's why when Jesus was left behind in the temple. Als Jesus im Tempel zurückgelassen wurde. It took the parents quite a while to figure that out. Brauchten seine Eltern deshalb einige Zeit, um das zu bemerken. How old was Jesus when he was left in the temple? Wie alt war Jesus, als er im Tempel zurückgelassen wurde? 12. 12. What did a Jewish boy do from the age of 12 on? Was tat ein jüdischer Junge ab dem Alter von 12 Jahren? He moved from mother to father. Er zog von seiner Mutter zu seinem Vater. Until 12 years old, mama took care of him. Bis zu seinem 12. Lebensjahr kümmerte sich die Mutter um ihn. Years old, aber mit 12 Jahren, he had to now be trained by his father in his father's business. Musste er nun von seinem Vater in dessen Beruf ausgebildet werden. Unless a rabbi came to him and said these words, follow me. Es sei denn, ein Rabbi kam zu ihm und sagte die Worte, folge mir nach. Then he was chosen to be trained in the Torah, in the school of the law. Dann wurde er dazu auserwählt, in der Schule des Gesetzes, in der Tora unterrichtet zu werden. And women and men never walked together. Frauen und Männer gingen niemals zusammen. So you imagine there's a crowd of people going to Jerusalem. Also stell dir vor, da ist eine Menschenmenge, die nach Jerusalem geht. They're all going to sacrifice. Sie alle wollen opfern. And Mama is with her little boy Jesus. Und Mama ist mit ihrem kleinen Jungen Jesus dabei. So he's going there. Also geht er dorthin mit. Mama's taking care of him. Mama passt auf ihn auf. But now we've sacrificed. Jetzt wurde er schon geopfert. Now he's 12. Nun ist er 12 Jahre. I'm not going to take care of him anymore. It's dad's job now. Ich kümmere mich nicht mehr um ihn. Das ist jetzt die Aufgabe des Vaters. And the mom was going far distant from the dad. Und die Mutter hielt sich weit weg vom Vater entfernt auf. But why did Joseph not take care of him? Aber warum kümmerte sich Joseph nicht um ihn? Because Joseph was not his dad. Weil Joseph nicht sein Vater war. Why should he care of the boy? He's not the dad. Warum sollte er sich um den Jungen kümmern? Er ist nicht sein Vater. So no wonder the kid left behind and nobody knew that. Kein Wunder also, dass der Junge zurückblieb und niemand davon wusste. And no wonder Jesus said, "Why are you worried about? Don't you know I need to be in my father's business?" Und kein Wunder, dass Jesus sagte, warum macht ihr euch Sorgen? Wisst ihr nicht, dass ich in meines Vaters Geschäft sein muss? See, Jesus knew God is my father. I need to study with him, not with Joseph. Jesus wusste, Gott ist mein Vater. Ich muss bei ihm lernen, nicht bei Josef. I personally doubt. Ich persönlich habe meine Zweifel. I have my reasons for doubting this. Und ich habe meine Gründe daran zu zweifeln. I doubt that Jesus ever worked as a carpenter. Ich bezweifle, dass Jesus jemals als Zimmermann gearbeitet hat. I have my doubts. Ich habe meine Zweifel. Because Jesus was not raised by Joseph. Denn Jesus wurde nicht von Josef ausgebildet. Who was his father? Der sein Vater war. And Jesus, when he walked the earth, he was recognized as a rabbi. Als Jesus auf der Erde wandelte, wurde er als Rabbi anerkannt. People always called him Rabbi, teacher, master. Die Menschen nannten ihn immer Rabbi, Lehrer, Meister. That means Jesus was obviously trained by one of the great rabbis who were there at the school of the law. Das heißt, Jesus wurde offensichtlich von einem der großen Rabbiner ausgebildet, die es damals in der Schule des Gesetzes gab. That was a little extra lesson for free. Das war eine kleine Zusatzstunde gratis. But look. Doch schau. A Jewish man would not be with a woman in public. Ein jüdischer Mann hätte sich nicht mit einer Frau in der Öffentlichkeit gezeigt. So what happened? Was ist passiert? Jesus comes and permanently is surrounded by women. Jesus kommt und ist ständig von Frauen umgeben. If you study the gospel and if you study history, wenn du das Evangelium und die Geschichte studierst, you find that Jesus was always surrounded by women. Stellst du fest, dass Jesus immer von Frauen umgeben war. He loved for them. He loved them. He cared for them. They cared for him. Er liebte sie und kümmerte sich um sie. Sie kümmerten sich um ihn. We think that's normal. Wir finden das normal. That was not normal at that in those days. Zu damaliger Zeit war das jedoch nicht normal. If you read the New Testament from the point of view of their culture. Wenn du also das Neue Testament aus der Sicht ihrer Kultur liest. And if you think that this is God. Und wenn du denkst, dass dies Gott ist. Then you will see that God deeply loves, honors, cares for women. Dann siehst du, dass Gott uns zutiefst liebt und sich um Frauen kümmert. He deeply loves the children. Er liebt die Kinder zutiefst. He has a passion to hang out with the sinners. Er hat eine Leidenschaft dafür, mit Sündern zusammen zu sein. Have you ever thought about this thought? Hast du jemals über diesen Gedanken nachgedacht? I'm going to give you a really challenging thought now. Ich gebe dir jetzt einen wirklich herausfordernden Gedanken. People like to say. Die Leute sagen gerne. That you know, God hates the sinners. Dass Gott die Sünder hasst. Well, if God really hates the sinners, nun, wenn Gott die Sünder wirklich hasst, Jesus is the perfect representation of God, und Jesus das perfekte Abbild Gottes ist, why did Jesus always hang out with the sinners? Warum verbrachte Jesus so viel Zeit mit Sündern? He obviously loved to hang out with the sinners. Er hat es offensichtlich geliebt, mit den Sündern Zeit zu verbringen. God loves to hang out with sinners. Das bedeutet, dass Gott es liebt, mit Sündern Zeit zu verbringen. You know, when I think how terribly the church has represented God, it's no wonder that people don't want to become Christians. Wenn ich daran denke, wie schrecklich die Gemeinden Gott repräsentieren, ist es kein Wunder, dass die Menschen keine Christen werden wollen. I was preaching in the south of Brazil, and I was there with Daniel a few years ago. Ich predigte im Süden Brasiliens. Ich war dort vor einigen Jahren zusammen mit Daniel. And it's a very nice place. We like the place. Es ist ein sehr schöner Ort. Wir mögen ihn sehr. And in the middle of the message, mitten in der Predigt, God gave me this prophetic word. Gab Gott mir ein prophetisches Wort. For a guy who was sitting there to the towards the front. Für einen Mann, der vorne vor uns saß. And the moment I looked at him and began to prophesy. Sobald ich ihn anschaute und zu prophezeien begann. I had this incredible, overwhelming feeling of compassion and love and care for that guy. Hatte ich dieses unbeschreiblich überwältigende Gefühl von Mitgefühl, Liebe und Fürsorge für diesen Mann. In his late 20s. Er war wahrscheinlich Ende 20. So I just felt this heart of God for this guy and began to prophesy. Ich fühlte einfach Gottes Herz für diesen Mann und begann zu prophezeien. And the prophetic word was very, very nice, very beautiful. Das prophetische Wort war sehr, sehr schön. The incredible thing that God wanted to do through this man. Die unfassbaren Dinge, die Gott durch diesen Mann tun wollte. And then after the meeting, the guy came and talked to me. Nach dem Treffen kam der Mann zu mir und sprach mich an. He used to be a worship leader for a world famous church. Er war früher Lobpreisleiter in einer weltberühmten Gemeinde. That I'm sure all of you will know too, because the whole world knows the church. Ich bin sicher, ihr alle kennt sie, denn die ganze Welt kennt diese Gemeinde. And he was struggling with temptation to like gay. To be gay. Er kämpfte mit der Versuchung, homosexuell zu sein. He didn't live as a gay. Er lebte nicht als Homosexueller. He struggled with his feelings towards men. Aber er kämpfte mit seinen Gefühlen gegenüber Männern. While he was a worship leader. Während er Anbetungsleiter war. And then he went to his pastor to talk to his pastor about it. Dann ging er zu seinem Pastor, um mit ihm darüber zu sprechen. His pastor exposed him in front of the whole church. Sein Pastor stellte ihn vor der ganzen Gemeinde bloß. They threw him out. Sie warfen ihn raus. And he basically said, well, there's no point. I might as well live as a homosexual if there's no hope for me. Dieser Mann sagte im Grunde genommen, es hat keinen Sinn. Ich kann genauso gut als Homosexueller leben, wenn es keine Hoffnung für mich gibt. Homosexual lifestyle. Und er führte ein homosexuelles Leben. And then he happened. I don't even know how he got to that church. Do you know? No. Anyhow, he got to the meeting where I preached. Dann passierte etwas. Ich weiß nicht einmal, wie er zu dieser Gemeinde kam. Ich weiß es nicht, aber er kam zu dem Treffen, bei dem ich predigte. You know, he told me, he said, this is the first time that I have hope again in my life. Er sagte mir, das ist das erste Mal, dass ich wieder Hoffnung in meinem Leben habe. And he cried and he cried as we hugged. Und er weinte und weinte, als wir uns umarmten. I wonder for how many destroyed lives the church is responsible because we represented God so badly. Ich frage mich, für wie viele zerstörte Leben die Gemeinde verantwortlich ist, weil wir Gott so schlecht repräsentieren. Let me ask a question. Darf ich dir eine Frage stellen? If you are gay, wenn du homosexuell bist, and you are told that God hates you, und man dir sagt, dass Gott dich hasst, why would you go and confess your sin to a God that hates you? Warum solltest du dann einen Gott, der dich hasst, deine Sünden bekennen? I wouldn't. Ich würde es nicht tun. I mean, my life is already complicated enough. I don't need any one more person to hate me, especially not God. Mein Leben ist schon kompliziert genug. Ich brauche niemanden, der mich hasst, schon gar nicht Gott. We have to stop representing God so terribly. Wir müssen aufhören, Gott so schrecklich darzustellen. There's something else that Jesus showed us regarding the nature of God. Es gibt noch etwas anderes, das Jesus uns über das Wesen Gottes gezeigt hat. And this is Jesus once again offended by doing that. Und auch damit hat Jesus wieder einmal Anstoß erregt. Jesus said one of the first things he also said in Matthew chapter 6. Eines der ersten Dinge, die Jesus in Matthäus 6 sagt, ist: Pray like this. Betet so. Our Father that is in heaven. Unser Vater im Himmel. This was one of the most offensive things that he could have said. Das war eines der beleidigendsten Dinge, die hätte sagen können. Because to the Jews, God was distant and so holy, you could not even pronounce his name. Denn für die Juden war Gott fern und so heilig, dass man seinen Namen nicht einmal aussprechen durfte. And then this man comes and dares to say that God is the Father? Und dann kommt dieser Mann und wagt es zu sagen, dass Gott der Vater ist. But that's what Jesus did. Doch genau das hat Jesus getan. So, remember, Jesus came to reveal us how the Father actually is. Denk daran, Jesus ist gekommen, um uns zu offenbaren, wie der Vater wirklich ist. Look how amazingly Jesus illustrated the Father. Schaut, wie großartig Jesus den Vater dargestellt hat. Guys, if you have a question and can't reconcile an Old Testament Bible verse that seems to show an angry God. Leute, wenn ihr eine Frage habt und einen Bibelvers aus dem Alten Testament, der einen zornigen Gott zu zeigen scheint, nicht einordnen könnt, just look at Jesus and look if Jesus actually confirms that. Schaut einfach auf Jesus und schaut, ob Jesus das tatsächlich bestätigt. If it doesn't, you don't need another explanation, but that's not how God is. Wenn er das nicht macht, braucht ihr keine weitere Erklärung. Denn so ist Gott nicht. Stop building your theology on shadows. Hört auf, eure Theologie auf Schatten aufzubauen. On imaginary purses. Auf imaginäre Vorstellungen. That are the way you think they're supposed to be. Darauf, wie ihr denkt, dass er sein sollte. If you just look how Jesus demonstrated what an amazing Father we have. Schaut euch doch einfach an, wie Jesus gezeigt hat, welch einen wunderbaren Vater wir haben. Think about the story of the prodigal son. Denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn. You know, we read it like a nice story. Wir lesen sie wie eine schöne Geschichte. What an offensive picture of God Jesus gave. Aber was für ein provokantes Bild von Gott hat Jesus uns da gegeben? Do you know, if we could only believe that God is as good as Luke 15 tells us, wenn wir nur glauben könnten, dass Gott so gut ist, wie uns Lukas 15 sagt, we would already have a pretty good picture of God. Hätten wir schon ein ziemlich gutes Bild von Gott. I mean, screwing up everything. Es bedeutet, alles zu vermasseln. Taking the father's money and wasting it all. Das Geld des Vaters zu nehmen und alles zu verschwenden. Bringing shame and embarrassment on the father. Dem Vater Scham und Schande zu bringen. And then come back to the father. Und dann zum Vater zurückzukommen. Instead of the father saying, sit in the back row and prove yourself trustworthy. Und anstatt dass der Vater sagt, setz dich in die hinterste Reihe und beweise dich als vertrauenswürdig. What do we do? Was machen wir? You have disappointed me 5 times. I'm not going to trust you anymore until you prove that you're trustworthy. Du hast mich 5-mal enttäuscht. Ich werde dir nicht mehr vertrauen, bis du beweist, dass du vertrauenswürdig bist. And then we think that's how God is too. Dann denken wir, dass Gott auch so ist. I've never met a Christian leader who acts the way God acts in Luke 15. Ich habe noch nie einen christlichen Leiter getroffen, der sich so verhält wie Gott in Lukas 15. The kid wastes everything, makes a complete mess. Der Junge verschwendet alles, richtet ein komplettes Chaos an. And the kid is not even home. Der Junge ist noch nicht einmal zu Hause. Long distance, the father sees him. Der Vater sieht ihn aus der Ferne. And he already runs. Und er rennt ihm schon entgegen. And the kid says, I'm so sorry. And the father says, shut up, shut up, shut up, shut up. Der Junge sagt, es tut mir leid. Und der Vater sagt, halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund. Sei einfach still. We're not talking about your mess. We're talking about my goodness. Wir sprechen nicht über dein Chaos. Wir sprechen über meine Güte, wie gut ich bin. I'm not worthy. Ich bin es nicht wert. But I'm good. Aber ich bin gut. I don't deserve it. Ich habe es nicht verdient. But I'm good. Aber ich bin gut. I messed up. Ich habe Mist gebaut. I'll fix it. Ich bringe es in Ordnung. Luke 15 is such a confronting story to the religious spirit. Lukas 15 ist eine Geschichte, die den religiösen Geist konfrontiert. The least the father should have done in most religious minds. Zumindest hätte der Vater laut den meisten religiösen Köpfen wie folgt handeln müssen. Listen, son. Hör zu, mein Sohn. I'm gonna take you back home. Ich nehme dich wieder zu Hause auf. But you're not gonna get any of my money anymore. Aber du bekommst kein Geld mehr von mir. Don't even know if I can trust you. Ich weiß nicht einmal, ob ich dir vertrauen kann. So let's just do a year and a half. Also lass uns einfach 1,5 Jahre warten. I'm gonna keep a close eye on you. Ich werde dich genau beobachten. And then I'm gonna decide if you are now trustworthy. Und dann werde ich entscheiden, ob du jetzt vertrauenswürdig bist. The father didn't do that. Der Vater hat das nicht getan. The father ran towards him and totally restored him. Der Vater lief ihm entgegen und stellte ihn vollständig wieder her. Gave him full authority. Er gab ihm die volle Autorität. Gave him all the inheritance again that he wasted. Gab ihm alles, was er verschwendet hatte, wieder zurück. Gave him dignity and honor back again. Gab ihm seine Würde und seine Ehre zurück. No wonder the older religious brother was upset. Kein Wunder, dass der ältere religiöse Bruder verärgert war. And Jesus is telling us that's how God is. Und Jesus sagt uns, dass Gott so ist. Can you imagine? Stell dir bitte mal vor. If you can receive this truth in your heart. Dass du diese Wahrheit in deinem Herzen annimmst. That God cares for those who messed up. Dass Gott sich um diejenigen kümmert, die versagt haben. God always loves to restore, no matter how badly you have failed. Gott liebt es immer wiederherzustellen, egal wie sehr du versagt hast. You can take everything from him and waste it; he's just going to give you more. Du kannst ihm alles wegnehmen und es verschwenden. Er wird dir sogar mehr geben. Do you know what I found so confronting? Weißt du, was ich so konfrontierend fand? When Jesus teaches in Matthew 5 and in Luke chapter 6. Als Jesus in Matthäus 5 und in Lukas Kapitel 6. About loving our enemies. Darüber lehrt, unsere Feinde zu lieben. There is a statement in there that I find so beautiful and so confronting. Darin gibt es eine Aussage, die ich so schön und so konfrontierend finde. When Jesus tells us to love our enemies. Als Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Do good to those who are bad to us. Denen Gutes tun, die uns Böses antun. He tells us why. Sagt er uns auch, warum. And this is why. Und das ist der Grund. So that you may be children of your Father in heaven. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel sein mögt. And then the next statement goes like this. Die nächste Aussage lautet wie folgt. Who is kind to the evil and unthankful. Der gütig ist gegenüber den Bösen und Undankbaren. These are the two words in the gospel. Das sind die beiden Worte im Evangelium. God is kind to the evil and to the unthankful. Gott ist gütig gegenüber den Bösen und den Undankbaren. Do you know why we are so unkind to the unthankful people? Wisst ihr, warum wir so unfreundlich gegenüber undankbaren Menschen sind? Because our hearts are not convinced how good God is. Weil unsere Herzen nicht davon überzeugt sind, wie gut Gott ist. Let me tell you something. Ich sag dir etwas. If you can grasp this. Wenn du das begreifen kannst. I know this is a generalization. Ich weiß, dass dies eine Verallgemeinerung ist. But in general, we treat people the way we believe God treats us. Aber im Allgemeinen behandeln wir Menschen so, wie wir glauben, dass Gott uns behandelt. We treat people the way we believe God treats us. Wir behandeln Menschen so, wie wir glauben, dass Gott uns behandelt. If you believe that God is impatient with you, he will also be impatient with other people. Wenn du glaubst, dass Gott ungeduldig mit dir ist, wirst du auch ungeduldig mit anderen Menschen sein. If you believe God is frustrated with you, you will be frustrated with other people. Wenn du glaubst, dass Gott frustriert mit dir ist, wirst du frustriert mit anderen Menschen sein. You believe that when you've been bad, God is not kind to me, you will also not be kind to the bad people. Wenn du glaubst, dass Gott nicht gütig zu dir ist, wenn du schlecht oder böse bist, wirst du auch nicht gut und gütig zu schlechten und bösen Menschen sein. If every Christian in Czech and in Slovakia. Wenn jeder Christ in Tschechien und der Slowakei would be 100% convinced of how good God is. Zu 100% davon überzeugt wäre, wie gut Gott ist. They would treat the people they meet every day also in the same way. Würden sie auch die Menschen, denen sie jeden Tag begegnen, entsprechend behandeln. And our nations could see the goodness of God. Und unsere Nationen könnten die Güte Gottes sehen. You might be the only representation of God the people you bump into will ever have. Du bist vielleicht der einzige Repräsentant Gottes, den die Menschen, denen du begegnest, jemals treffen werden. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. You might be the only representation of God some people would ever have. Möglicherweise bist du für einige Leute der einzige Repräsentant Gottes, den sie jemals treffen werden. We need to fill our hearts with the truth of his goodness. Deshalb müssen wir unsere Herzen mit der Wahrheit seiner Güte füllen. And we also need to constantly represent him well. Und wir müssen ihn ständig gut repräsentieren. Let me tell you something. Ich möchte dir etwas erzählen. In the end of August when I was in Switzerland. Ende August, als ich in der Schweiz war, in the middle of preaching, God gave me this prophetic word. Gab mir Gott mitten in einer Predigt ein prophetisches Wort. And it so impacted my own heart. Es hat mein Herz so berührt. And God basically told me. Gott sagte mir im Grunde genommen. The reason why so many prodigal sons are afraid to come back to the house of the Father. Dass der Grund, warum so viele verlorene Söhne Angst haben, zum Haus des Vaters zurückzukehren. Because the older brother is standing at the door. Darin liegt, dass der ältere Bruder an der Tür steht. And God said to me. Gott sagte zu mir. I'm looking for my children who represent me the way I am and stand at the door of the Father's house so that the prodigals can come back home. Ich halte Ausschau nach meinen Kindern, die mich so repräsentieren, wie ich bin, und an der Tür zum Haus des Vaters stehen, damit die verlorenen Söhne heimkehren können. You know, we want the backsliders to come back and then we stand at the door like the older brother. Wir wollen, dass die Abgefallenen heimkehren und dann stehen wir an der Tür wie der ältere Bruder. You deserve that. You messed up. You walked away from God. Du hast das verdient. Du hast versagt. Du hast dich von Gott abgewandt. How are the prodigals gonna come home if they know their older brother's gonna wait for me at the door? How? Wie sollen die verlorenen Söhne nach Hause kommen, wenn sie wissen, dass ihr älterer Bruder an der Tür auf sie wartet? Wie? How? Wie? One of the most beautiful stories that I've heard. In respect to the goodness of God. Eine der schönsten Geschichten, die ich hinsichtlich der Güte Gottes gehört habe. And Daniel knows the stories. He knows the people involved in the story. Daniel kennt die Geschichte. Er kennt die Menschen, die daran beteiligt sind. It happened in a city in Brazil that's called Juiz de Fora. Es geschah in einer Stadt in Brasilien, die Juiz de Fora heißt. And this guy was a pastor of a church of. Do you remember how many? They had over 1,000, right? Da war ein Mann und der war Pastor einer Gemeinde. Weißt du noch, wie viele es waren? Über 1,000 Leute. And this guy was a very sincere man. Er war ein sehr aufrichtiger Mann. But he was religious. Aber er war religiös. He had the wrong picture of God. Er hatte ein falsches Bild von Gott. This guy was preaching to kids once in Africa. Dieser Mann predigte einmal in Afrika vor Kindern. And as he was preaching to these kids, und während er zu diesen Kindern predigte, all talking and goofing around while he was preaching. Sprachen die Kinder alle durcheinander und alberten herum, während er predigte. Er sagte ihnen, don't do this. God's gonna be angry at you if you keep acting like this in the service. Hört auf damit. Gott wird böse auf euch sein, wenn ihr euch so im Gottesdienst benehmt. And he believed it because he was so religious. Er glaubte das, weil er religiös war. There was a woman in his church. She was one of the leaders of one of the cell groups. In dieser Gemeinde gab es eine Frau, die einen Hauskreis leitete. And one day she decided that she doesn't want to go to church anymore. Eines Tages beschloss sie, dass sie nicht mehr in die Gemeinde gehen wollte. So she left. Also ging sie weg. Every week the pastor sent her WhatsApp messages. Come back to church, come back to church. Jede Woche schickte ihr der Pastor WhatsApp-Nachrichten. Komm zurück in die Gemeinde, komm zurück in die Gemeinde. And she said never. Aber sie sagte niemals. And she was walking through her town. Dann ging sie durch ihre Stadt. And she met kind of a friend that she hadn't seen for a long time. Da traf sie eine Freundin, die sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Yeah, you know, not a close friend, but you know, they've known each other. Ja, keine enge Freundin, aber sie kannten sich. And his friend said, so how are you doing? Diese Bekannte fragte sie, wie geht's dir denn so? Are you still in church? Are you still a leader? Gehst du noch in die Gemeinde? Bist du noch Leiterin? And do you know what this woman said? Weißt du, was diese Frau geantwortet hat? She said, I would rather be in hell for all eternity than ever go back to church. Sie sagte, ich würde lieber für alle Ewigkeiten in der Hölle sein und schmoren, als jemals wieder in die Gemeinde zu gehen. Das waren ihre Worte. And her friend said, why? Die Freundin fragte, warum denn? She said, because it doesn't matter what I do, God is always mad at me. Sie sagte, weil es egal ist, was ich tue, Gott ist immer zornig auf mich. I've tried so hard to be a good Christian, but I can never make God happy. Ich habe mich so sehr bemüht, eine gute Christin zu sein, aber ich kann Gott nie glücklich machen. I've done everything, but there's always something I do that upsets God. Ich habe alles getan, aber es gibt immer etwas, das Gott verärgert. And she said, who told you that? Die Freundin fragte, wer hat dir das gesagt? Our pastor. Sie antwortete, unser Pastor. Friend said, daraufhin sagte die Freundin, can you do me a favor? Kannst du mir einen Gefallen tun? Can you listen to just one more message? Kannst du dir nur noch eine Predigt anhören? I'm gonna send you the link. Ich schicke dir einen Link. And she sent a link of one of my messages. Sie schickte ihr einen Link zu einer meiner Predigten. And the message was about the incredible, perfect love of God for His children. Die Predigt handelte von der unfassbaren, vollkommenen Liebe Gottes zu seinen Kindern. She was so impacted. Sie war so beeindruckt. That she went back to church. Dass sie zurück in die Gemeinde ging. Said to her pastor. Und zu ihrem Pastor sagte. You must listen to this message. Du musst dir diese Predigt anhören. And he listened and he wept through the entire sermon. Er hörte sie sich an und weinte während der gesamten Predigt. And he repented before God. Er tat Buße vor Gott. And he said to me, you have to come and teach our church. Er sagte zu mir, du musst kommen und unsere Gemeinde lehren. Four times I went there and did some seminars with them. Ich war viermal dort und hielt einige Seminare bei ihnen. The man had the courage and the humility to turn the whole church around. Dieser Mann hatte den Mut und die Demut, die ganze Gemeinde auf den Kopf zu stellen. It was one of the most beautiful stories that I can imagine to you. Es war eine der schönsten Geschichten, die ich mir vorstellen konnte. A religious church became a church that was full of the love of the God. Eine religiöse Gemeinde wurde zu einer Gemeinde, die von der Liebe Gottes erfüllt ist. Just because a pastor was willing to listen and understand how good God really is. Nur weil ein Pastor bereit war zuzuhören und zu erkennen, wie gut Gott wirklich ist. I think if we could only understand how dangerous it is to have the wrong idea of God's nature. Wenn wir nur verstehen könnten, wie gefährlich es ist, eine falsche Vorstellung von Gottes Wesen zu haben. We would do everything to convince our hearts that God is only good. Würden wir alles tun, unsere Herzen davon zu überzeugen, dass Gott nur gut ist. My friend. Mein Freund. To get your idea of the nature and character of God through the Old Testament. Sich anhand des Alten Testaments ein Bild von Wesen und Charakter Gottes zu machen, is theologically as stupid. Ist theologisch genauso dumm. As it is to bring a lamb to your next church service and kill it at the time of the offering. Wie ein Lamm zum nächsten Gottesdienst mitzubringen und es zum Zeitpunkt des Opfers zu schlachten. I'm not sure if you understood what I just said. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Gesagte verstanden hast. Get your idea, your picture of the character of God from the Old Testament. Sich seine Vorstellung, sein Bild von Gottes Charakter aus dem Alten Testament zurechtzulegen. The Bible is clear that in Jesus God is revealed. Obwohl die Bibel klar sagt, dass Gott sich in Jesus offenbart hat. This is as stupid as to bring a lamb to your next church service and at the time of the offering you sacrifice. Ist genauso dumm wie ein Lamm zum nächsten Gottesdienst mitzubringen und es dann zum Zeitpunkt des Opfers zu schlachten. It does not even make sense. Das ergibt gar keinen Sinn. Do you know, Bill Johnson said something really interesting. Bill Johnson hat etwas sehr Interessantes gesagt. He said, if I would treat my children the way Christians say God treats his children. Er sagte, wenn ich meine Kinder so behandeln würde, wie Christen sagen, dass Gott seine Kinder behandelt, I would be in prison for child abuse. Würde ich wegen Kindesmissbrauch im Gefängnis sitzen. And yet we've all done it. Und doch tun wir es alle. We've all believe that God sends his people into the wilderness. Wir alle glauben, dass Gott sein Volk in die Wüste schickt. Show me where God does it. Zeig mir, wo Gott das tut. Yes, Reinhard, I can show you, it's in the Bible. Ja, Reinhard, ich kann es dir zeigen, es steht in der Bibel. It's in the Bible. Sicher, ich kann dir viele Dinge in der Bibel zeigen. But remember. Doch vergiss nicht. Everything is nothing but a substance. Jesus is a shadow, Jesus is the fulfillment. Alles ist nichts als ein Schatten. Jesus ist die Erfüllung. We have to stop living our Christian life as if the cross didn't change anything. Wir müssen aufhören, unser christliches Leben so zu leben, als hätte das Kreuz nichts verändert. The cross has changed everything. Das Kreuz hat alles verändert. Only in Jesus was the true God revealed. Nur in Jesus wurde der wahre Gott offenbart. And since God was only revealed in Jesus, und da Gott nur in Jesus offenbart wurde, I can't say God sent his children in the wilderness because there's some Old Testament story somewhere. Kann ich nicht sagen, dass Gott seine Kinder in die Wüste schickt, weil es irgendwo im Alten Testament eine Geschichte gibt. Find me one verse in the New Testament that shows that God sent his children in the wilderness. Just find me one. Zeig mir einen Vers im Neuen Testament, der zeigt, dass Gott seine Kinder in die Wüste schickt. Zeig mir nur einen. Find me where Jesus did that to people. Zeig mir, wo Jesus das mit Menschen gemacht hat. Rabbi. Rabbi. This woman has committed adultery. Diese Frau hat Ehebruch begangen. All right, put her to the wilderness for 40 days without food and water, and then she will think about it again. Na gut, schickt sie für 40 Tage ohne Essen und Trinken in die Wüste, dann wird sie darüber nachdenken. Jesus never sent anybody to the wilderness. Jesus hat niemals jemanden in die Wüste geschickt. Jesus is the one who shows us God, so God doesn't send people in the wilderness. Und Jesus ist derjenige, der uns Gott zeigt, also schickt Gott keine Menschen in die Wüste. You know, God is such a perfect father. Gott ist ein so vollkommener Vater. That he has never any other thoughts about you but perfect thoughts of love. Dass er niemals andere Gedanken über dich hat als vollkommene Gedanken der Liebe. You know, I know from the Bible, of course. Ich weiß natürlich aus der Bibel. And from experience. Und aus Erfahrung. That God can turn the most horrible situation and make something good out of it. Dass Gott die schrecklichste Situation wenden und etwas Gutes daraus machen kann. But that does not mean that God caused or created the horrible situation. Das bedeutet aber nicht, dass Gott die schreckliche Situation verursacht oder geschaffen hat. That only means that God is so incredible that he can make take a mess and make something good out of it. Das bedeutet nur, dass Gott so großartig ist, dass er aus einem Chaos etwas Gutes machen kann. And what have we done? Und was haben wir getan? Because we were not convinced in our heart of the incredible good nature of God. Weil wir in unserem Herzen nicht von der unfassbaren Güte Gottes überzeugt sind. We see how God took something bad and made it good. Wir sehen, wie Gott etwas Schlechtes nimmt und etwas Gutes daraus macht. And we think that God now caused the bad. Und wir denken nun, dass Gott das Schlechte verursacht hat. You see, brother? Siehst du, Bruder? You know, recently somebody tried to convince me that God made them very sick, caused cancer in their life. Vor kurzem hat jemand versucht, mich davon zu überzeugen, dass Gott ihn sehr krank gemacht und Krebs in seinem Leben verursacht hat. Diese Person walked away from God. Hat sich von Gott abgewandt. Completely away from God. Sie hat sich vollständig, ganz und gar von Gott abgewandt. Was diagnosed with a terrible disease. Dann wurde bei dieser Person eine schreckliche Krankheit diagnostiziert. And this person had this kind of wake-up call. Sie hatte sozusagen einen Weckruf. And decided that they must come back to God. Und beschloss, zu Gott zurückzukehren. And today followed Jesus radically. Heute folgt sich Jesus radikal. Wonderful story of God's redemption. Eine wunderbare Geschichte von Gottes Erlösung. This person now is convinced that God sent the cancer in order to bring it back to God. Diese Person ist nun überzeugt, dass Gott ihr den Krebs geschickt hat, um sie zu sich zurückzubringen. And that happens if our hearts are not convinced from Jesus how good God is. Das passiert, wenn unser Herz durch Jesus nicht davon überzeugt ist, wie gut Gott ist. Imagine. Stell dir vor. You have cancer. Du hast Krebs. You go to that person, ask her to pray for you. Du gehst zu dieser Person und bittest sie, für dich zu beten. What's the first thing that she starts to think? Was denkt diese Person als erstes? Well, maybe God caused that cancer. Nun, vielleicht hat Gott diesen Krebs verursacht. I mean, God probably sent her that cancer. Vielleicht hat Gott ihr diesen Krebs geschickt. You know, I don't need anybody to pray for me who believes God is a bad God. Für mich braucht niemand zu beten, der glaubt, dass Gott ein schlechter Gott ist. Thank you. Keep your hands off me, please. Dankeschön. Bitte fass mich nicht an. I don't need people to pray for me who are not sure that God is a good and only good God. Ich brauche niemanden, der für mich betet, der nicht sicher ist, dass Gott ein guter und ausnahmslos guter Gott ist. You can't pray with faith in your heart if you're not sure that God is a perfectly good God. Denn man kann nicht mit Glauben im Herzen beten, wenn man nicht sicher ist, dass Gott ein vollkommen guter Gott ist. You always have doubts. Man wird immer Zweifel haben. You will always have these huge question marks. Man wird immer diese großen Fragezeichen haben. You always wonder what is it that God really wants. Man wird sich immer fragen, was Gott wirklich will. So we have to bring ourselves to a place. Wir müssen also an einen Punkt kommen. We do what it takes to have a certainty in our hearts. An dem wir alles tun, um Gewissheit in unserem Herzen zu haben. That there is nothing in God that's not perfectly good. Dass es in Gott nichts gibt, was nicht vollkommen gut ist. Look at this beautiful Bible verse. Schau dir diesen wunderschönen Bibelvers an. It is in Luke chapter 16, verse 16. Er steht in Lukas 16, Vers 16. The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Das Gesetz und die Propheten waren bis zu Johannes. Seit dieser Zeit wird das Reich Gottes verkündet und alle drängen hinein. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. The law and the prophets were until when? Das Gesetz und die Propheten waren bis wann? Until John. Bis zu Johannes. Remember. Erinnere dich. Jesus came after John. Jesus kam nach Johannes. John prepared the way for Jesus. Johannes bereitete den Weg für Jesus vor. So the law and the prophets were only until John. The moment Jesus came, everything changed. Das Gesetz und die Propheten waren also nur bis zu Johannes. In dem Moment, als Jesus kam, änderte sich alles. The prophets only were until John. How do we still get the picture of God from the law and the prophets? Wenn das Gesetz und die Propheten nur bis zu Johannes galten, wie können wir dann immer noch ein Bild von Gott anhand des Gesetzes und der Propheten erstellen? How? Wie? You know, the moment Jesus came, John was supposed to get out of the way. Weißt du, als Jesus kam, sollte Johannes eigentlich aus dem Weg gehen. You want to know what I believe? Wisst ihr, was ich glaube? That's just my opinion. Das ist nur meine Meinung. You want to hear my opinion? Wollt ihr meine Meinung hören? Yes. Ja? All right, I'll tell you my opinion. Gut, ich sage euch meine Meinung. My opinion was. Meine Meinung ist. That it was never God's will for John the Baptist to end the way he ended. Dass es niemals Gottes Wille war, dass Johannes der Täufer so enden sollte, wie er endete. Never. Niemals. The law and the prophets was until John. When Jesus came, John was supposed to shut up. Das Gesetz und die Propheten galten bis Johannes. Als Jesus kam, hätte Johannes den Mund halten sollen. What did John do? Was tat Johannes? He still confronted Herod with the law. Er konfrontierte Herodes weiterhin mit dem Gesetz. You're not supposed to have this woman as your wife. You know that this is wrong. Du darfst diese Frau nicht zu deiner Frau nehmen. Du weißt, dass das falsch ist. John, your ministry is over. Shut up and leave Herod alone. Johannes, dein Dienst ist beendet. Sei still und lass Herodes in Ruhe. Now grace and truth has come, and you are supposed to be quiet. Nun sind Gnade und Wahrheit gekommen. Du solltest schweigen. But John wasn't quiet. Aber Johannes schwieg nicht. John continued to preach law after Jesus has appeared. No wonder they cut off his head. Johannes predigte weiterhin das Gesetz, nachdem Jesus erschienen war. Kein Wunder, dass sie ihm den Kopf abschlugen. If the law and the prophets were until John, how dare he still preach law to the people? Wenn das Gesetz und die Propheten bis zu Johannes galten, wie konnten wir es dann wagen, den Menschen weiterhin das Gesetz zu predigen? Both the law and the prophets were trumped by the greater message, the message of the love of God through Jesus. Sowohl das Gesetz als auch die Propheten wurden durch die größere Botschaft, die Botschaft der Liebe Gottes durch Jesus, übertrumpft. The message of the goodness of God through Jesus is prevailing. Die Botschaft von der Güte Gottes durch Jesus setzt sich durch. Sie herrscht vor, hat Vorrang. The message of the law and the prophet is over. Die Botschaft des Gesetzes und der Propheten ist vorbei. It's obsolete. Sie ist überholt. Finished, gone, done with. Fertig, vorbei, erledigt. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen, the church would understand this so simple truth? Dass die Gemeinde diese so einfache Wahrheit versteht? Such a simple truth. Eine so einfache Wahrheit. Jesus came and the law and the prophet is now finished. Jesus kam und das Gesetz und die Propheten sind nun vorbei. What we preach now is the goodness of the Father. Was wir jetzt predigen, ist die Güte des Vaters. It's the love of God. Es ist die Liebe Gottes. It's the kindness of God. Es ist die Güte Gottes. It's the one who loves us unconditionally. Er ist derjenige, der uns bedingungslos liebt. It's the one, if you sin 1,000 times on the same day, the same sin, his forgiveness is still greater. Er ist derjenige, der dir vergibt, wenn du 1,000 Mal am selben Tag dieselbe Sünde begehst. Seine Vergebung ist immer noch größer. Do you know? Weißt du? More than 30 years ago. Vor mehr als 30 Jahren. I took over a youth camp in Austria. Übernahm ich ein Jugendcamp in Österreich. A couple of young men started it and did it for a couple of years, but then it was just too much for them. Einige junge Männer hatten es gegründet und ein paar Jahre lang geleitet, aber dann wurde es ihnen zu viel. So they asked us to take over. Also baten sie uns, es zu übernehmen. We had about 120 young people once a year for a week. Einmal im Jahr kamen etwa 120 junge Leute für eine Woche zu uns. And then In those days, you know, we recorded the messages on cassette tape. You remember that, don't you? Yeah. Damals haben wir die Predigt noch auf Kassetten aufgenommen. Du erinnerst dich doch daran, oder? And then people spread the cassette tapes of my preaching all over Austria, and I got in so much trouble. Die Kassetten mit meinen Predigten wurden dann in ganz Österreich verbreitet und ich bekam großen Ärger. Pastors were accusing me of stimulating young people to sin. Die Pastoren warfen mir vor, junge Menschen zum Sündigen anzustiften. Do you know why? Weißt du warum? I taught the young people. Ich lehrte die jungen Leute Folgendes. God will never give you the power not to sin. Das Gesetz wird euch niemals die Kraft geben, nicht zu sündigen. How good God is and how much he loves you will always give you the power to conquer sin. Aber zu verstehen, wie gut Gott ist und wie sehr er dich liebt, wird dir immer die Kraft geben, die Sünde zu überwinden. 30 Jahre später glaube ich immer noch dasselbe und sogar noch stärker. Let's go into break. Wir machen eine Pause. 5:30 we come back for the last session, people. Um 17:30 Uhr kommen wir zurück zu einer letzten Einheit. See you soon. Bis gleich.